Das ist das Wunder unserer Zeit, dass ihr mich gefunden habt, einen unter so vielen Millionen. Das ist das Wunder. Und dass ich euch gefunden habe, das ist Deutschlands Glück. 30. Januar 1933. Ganz Berlin ist auf den Beinen. Seit Stunden marschieren durch das Brandenburger Tor und das Regierungsviertel in der Wilhelmstraße die braunen Kolonnen. Nach jahrelangen Kämpfen und Feilschen um die Macht hat Reichspräsident von Hindenburg den Führer der Nationalsozialisten Adolf Hitler zum Reichskanzler berufen. Wir sind nun herübergegangen in das Zimmer, in dem sich der neue Reichskanzler Adolf Hitler befindet. Wir lassen ihn noch einen Augenblick die Musik von draußen ins Fenster hereinschallen. Aber nicht nur die Nazis jubeln. Durch das deutsche Volk läuft eine Welle der Begeisterung und Erleichterung. Dr. Josef Goebbels, Gauleiter von Berlin und neu ernannter Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, sieht sich am Ziel seiner Wünsche. Das, was wir unten erleben, diese Tausende und Tausende und Zehntausende von Menschen, die in einem sinnlosen Taumel von Jubel und Begeisterung der neuen Staatsführung entgegenrufen, das ist wirklich die Erfüllung unseres geheimsten Wunsches, das ist die Krönung unserer Arbeit. Man kann mit Fug und Recht sagen, Deutschland ist in Erwachen. Der neue Reichskanzler Adolf Hitler gibt sich maßvoll und geschichtsbewusst, als er am nächsten Tag in seiner ersten offiziellen Ansprache über alle deutschen Sender erklärt, indem der ehrwürdige Herr Reichspräsident uns in diesem großherzigen Sinne die Hände zum gemeinsamen Bunde schloss, wollen wir als nationale Führer Gott, unserem Gewissen und unserem Volke geloben, die uns damit übertragene Mission als nationale Regierung entschlossen und beharrlich zu erfüllen. Die taktische Zurückhaltung dieses Aufrufs wirft Hitler ab, als er am 10. Februar zum ersten Mal als Reichskanzler in den Bau einzieht, der ihn so oft bereits während der Kampfzeit gesehen hatte, den Berliner Sportpalast. Josef Goebbels hatte wieder einmal gigantisch inszeniert. Sie hören eben, der Führer ist eingetroffen, das ganze Publikum steht auf und ruft ihm entgegen, die ersten Heilrufe erschallen. Unten sieht man die Begleitung im Vorauskommen. Erst ein SA-Führer bahnt den Weg durch die Gassen der SA-Männer, dann eine Reihe von höheren SS-Führern. Ganz allein, ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler, der Führer des jungen Deutschland. Vor einem Monat noch sprach er hier im Sportpalast als der Führer einer verlästerten, einer verfemten und verlachten Opposition. Man kann schon sagen, welch eine Wendung durch Gottes Fügung. Jetzt betritt er nach knapp 3 Wochen Frist als Kanzler des Deutschen Reiches das Podium des Sportpalasts, um zum ersten Male eine Verlautbarung der Reichsregierung abzugeben. Allerdings nicht vor einem Parlament, sondern vor dem deutschen Volk, vor jenem deutschen Volk, das 14 Jahre lang geduldet und gelitten und geblutet hat. Das deutsche Volk, das sich jetzt erhebt und das dem Führer, dem Reichskanzler des Neuen Reiches zujubelt und zuruft. Der deutsche Reichskanzler spricht zur Nation. Am 30. Januar haben wir eine Regierung übernommen. Schlimmste Zustände sind in unser Volk hereingebrochen. Wir wollen sie beheben und wir werden sie beheben. So wie wir trotz allem Höhnen dieser Gegner in diesen 14 Jahren so weit gekommen sind, dass wir sie heute beseitigten, so werden wir auch die Folgen ihres Regiments beseitigen. 14 Jahre lang haben die Parteien des Verfalls, des Aufbäumens der Revolution, das deutsche Volk geführt und misshandelt. 14 Jahre lang zerstört, zersetzt und aufgelöst. Es ist nicht vermessen, wenn ich heute vor die Nation hintrete und sie beschwöre, deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen. Es ist der schwerste Entschluss meines eigenen Lebens gewesen. Ich habe ihn gewagt, weil ich glaubte, dass es sein muss. Ich habe ihn gewagt, weil ich überzeugt bin, dass nun nicht mehr länger gezögert werden darf. Ich habe es gewagt, weil ich der Überzeugung bin, dass endlich unser Volk doch wieder zur Besinnung kommen wird. Und dass, wenn es auch heute und ungerecht beurteilt und in Millionen und Verblumen einmal die Stunde kommt, dass sie doch hinter uns marschieren werden, dass sie einsehen werden, wir haben wirklich nur das Beste gewollt. Auch wenn es schwer war, kein anderes Ziel im Auge gehabt, als dem zu dienen, was uns das Höchste auf Erden ist. Denn ich kann mich nicht lossagen von dem Glauben an mein Volk. Kann mich nicht lossagen von der Überzeugung, dass diese Nation wieder einst auferstehen wird. Kann mich nicht entfernen von der Liebe zu diesem meinen Volk. Und hege felsenfest die Überzeugung, dass eben doch dann einmal die Stunde kommt, in der die Millionen, die uns heute verfluchen, hinter uns stehen und mit uns begrüßen werden dann das gemeinsam geschaffene, mühsam erkämpfte, bitter erworbene neue deutsche Reich der Größe und der Ehre und der Kraft und der Herrlichkeit und der Gerechtigkeit. Amen. Mit dem Paukenschlag der Machtergreifung hatte Deutschlands Drittes Reich begonnen. Nach dem knappen Wahlsieg vom 5. März 1933 folgt dann der zweite Paukenschlag. Am Tag der Nation wird in der Potsdamer Garnisonkirche mit Preußenglanz und Marschmusik der neue Reichstag eröffnet. Nationale Tradition und nationale Revolution scheinen für immer miteinander versöhnt zu sein, als der greise Präsident von Hindenburg erklärt: Der Ort, an dem wir uns heute versammelt haben, mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichttreue Arbeit, nie verzagenden Mut und hingebende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutschen Stämme geeint hat. Möge der alte Geist dieser Ruhmesstätte auch das heutige Geschlecht beseelen. Möge er uns frei machen von Eigensucht und Parteizwang und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelischer Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich geeinten, freien, stolzen Deutschlands. Heute, morgen, wir nach Potsdam reinfuhren, da war es grau. Kalt, Schnee fiel, richtige Märzstürme gingen über diese Stadt. Dann hat sich aufgeklärt, wie der Reichspräsident kam, wirklich so war, wie er hier die Ehrenkompanie entlang schritt, da riss der Himmel blau auf und nun strahlt die Sonne von einem blauen Himmel herunter, als ob eine ewige Kraft dieses Gelöbnis, das eben an heiligster Stätte getan worden ist, diesen Glauben der Menschen, die hier stehen. Am Kampftag der Arbeiterbewegung am 1. Mai dröhnt nun der dritte Paukenschlag durch das erwachte Deutschland. Umbenannt zum Tag der nationalen Arbeit, bietet dieser Arbeiterfeiertag Hitler die Gelegenheit, mit religiösem Pathos den Segen Gottes für das neue Deutschland zu beschwören. Herr, du siehst, wir haben uns geändert. Das deutsche Volk ist nicht mehr das Volk der Ehrlosigkeit, Mit ihren Gegnern gehen die neuen Herren nicht zimperlich um. Vor allem Sozialdemokraten und Kommunisten sind die ersten Opfer. Und kaum ist der Arbeiterjubel auf dem Tempelhofer Feld verhallt, da besetzen 24 Stunden später Polizei und SA die Gewerkschaftshäuser. Dr. Robert Ley wird der Führer der neu gegründeten Deutschen Arbeitsfront. Wir bejahen den Gedanken der Gewerkschaft. Wir wollen nicht, dass der Arbeiter Knecht sei und unterdrückt werde, sondern wir wollen, dass der Arbeiter ein gleicher Partner in der Volkswirtschaft und in der Volksgesamtheit zu sein hat. Wir haben die Aktion durchgeführt, um dem Marxismus zuerst seine materielle Grundlage zu nehmen, wie es unser Führer so treffend heute sagte, um ihm die Milchflasche zu entziehen, damit er sich nicht neu aufstärken kann. Mit Marxisten verhandeln wir nicht, sondern die vernichten wir. Nicht heimlich, wie so oft behauptet, sondern ganz offen spricht das neue Regime über seine Terrormaßnahmen. Wie hier der Reporter der populären Zeitfunksendung Berliner Funkstunde. Der Funkstunde Berlin steht jetzt in den frühen Morgenstunden des 5. April in der übel beleumdetsten Gegend Berlins. Und zwar in der Gegend, die einst die Hochburg des deutschen Bolschewismus war. In der Münz- und Grenadierstraße und in der Schändelgasse, dicht am Bülowplatz. Gerade ist eine größere polizeiliche Aktion eingeleitet. Da kommt dieser lange Zug von der Friesenstraße unten voran, 30, 35 Motorradler, die schwarzen Husaren, Kerls in schwarzen Lederuniformen, umgehängten Karabinern, auf starken, schnellen Motorrädern, jagen die Straße entlang, dahinter 15, 20 große Polizeibereitschaftswagen mit je ungefähr 30 Schutzpolizeibeamten. Und neuerdings führte jetzt die ZBV immer eine große Abteilung, ein Kommando SS mit, die die Arbeit der Schutzpolizei unterstützt. Eine irrsinnige Angst bei den Kommunisten, bei den sozialdemokratischen Funktionären, bei allen Leuten, die uns seit Jahren unterdrücken wollten, die nationale Bewegung niederknebeln wollen. Bevor sie überhaupt zur Besinnung kommen, sind die einzelnen Suchkommandos in die Häuser eingedrungen. Alles ist genau vorbereitet. Gleichzeitig werden von jeder Seite, von jeder Straßenecke die Häuser durchsucht. Die Beamten stürmen die Treppen hinauf. Achtung, Polizei, aufmachen! Sie haben genug gefunden. Pistolen, immer wieder Waffen und ungeheure Mengen an Material. Ganze Lastwagen stehen hier, angefüllt mit verbotenen Hetzmaterial. Und dann, nach wenigen Minuten, kurz nach Beginn der Aktion, kommen dann die ersten politischen Gefangenen. Immer wieder heißt es, Schuld an der deutschen Misere sind Juden und Kommunisten. Der Reichstagsbrandprozess soll zur öffentlichen Abrechnung mit dem Kommunismus geraten. Die Rollen sind verteilt. Göring empört, Kommunistenführer Dimitrov tapfer und der Gerichtsvorsitzende hilflos. Jetzt will ich Ihnen sagen, was dem deutschen Volk bekannt ist, dass Sie sich hier unverschämt benehmen und hierher gelaufen kommen, den Reichstag anstecken und dann hier mit dem deutschen Volk noch solche Frechheiten sich erlauben. Ich bin nicht hierher gekommen, um von Ihnen mich anklagen zu lassen. Sie sind in meinen Augen ein Gauner, der längst an den Galgen gehört. Herr Ministerpräsident, sehr gut. Ich habe Ihnen bereits gesagt, dass Sie keine kommunistische Propaganda. Wenn Sie jetzt noch ein Wort sprechen, werden Sie wieder hinausgetan, dass Sie keine kommunistische Propaganda zu treiben haben. Sie haben das zum zweiten Mal jetzt getan und können sich dann nicht wundern, wenn der Herr Zeuge derartig aufbraust wie eben. Ich untersage Ihnen das jetzt aufs Strengste. Sie haben, wenn Sie überhaupt Fragen zu stellen haben, haben Sie rein sachliche Fragen, nichts weiter. Ich bin selbst zufrieden von der Erklärung von Herrn Schering. Ob Sie zufrieden sind oder nicht, das ist mir vollkommen gleichgültig. Herr zufrieden. Herr Präsident, ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen jetzt das Wort nach diesen letzten Äußerungen. Ich stelle Fragen. Ich entziehe Ihnen das Wort. Herr Präsident, setzen Sie sich hin.

dabei durch Drohungen auf Regierung und Volk einzuwirken, wird keinen Eindruck zu machen vermögen. Es ist denkbar, dass man Deutschland gegen jedes Recht und gegen jede Moral vergewaltigt. Aber es ist undenkbar und ausgeschlossen, dass ein solcher Akt von uns selbst durch eine Unterschrift Rechtsgültigkeit erhalten könnte. Jeder solche Versuch und jeder Versuch einer Vergewaltigung Deutschlands auf dem Wege einer einfachen Majorisierung gegen den klaren Sinn der Verträge könnte nur durch die Absicht diktiert sein, uns von den Konferenzen zu entfernen. Das deutsche Volk besitzt aber heute Charakter genug, in einem solchen Falle seine Mitarbeit den anderen Nationen nicht aufoktroyieren zu wollen, sondern, wenn auch schweren Herzens, die dann einzig möglichen Konsequenzen zu ziehen. Der Ankündigung des Austritts Deutschlands aus dem Völkerbund folgt am 14. Oktober die Tat. Hitler reagiert damit auf die Absicht Frankreichs, die Deutschland bereits zugestandene Gleichberechtigung von einer vierjährigen Bewährungsfrist abhängig zu machen. Wir und das ganze deutsche Volk würden alle glücklich sein bei dem Gedanken, den Kindern und Kindeskindern unseres Volkes das zu ersparen, was wir selbst als ehrenhafte Männer in bitter langen Jahren an Leid und Qualen ansehen und selbst mit erdulden mussten. Die Geschichte der letzten 150 Jahre sollte durch all ihren wechselvollen Verlauf hindurch die beiden Völker über das eine belehrt haben, dass wesentliche Veränderungen von Dauer bei allem Bluteinsatz nicht mehr möglich sind. Als Nationalsozialist, den ich es mit all meinen Anhängern, aber aus unseren nationalen Prinzipien heraus ab, Menschen eines fremden Volkes, die uns doch nicht lieben werden, mit Blut und Leben derer zu gewinnen, die uns lieb und teuer sind. Es würde ein gewaltiges Ereignis für die ganze Menschheit sein, wenn die beiden Völker einmal für immer die Gewalt aus ihrem gemeinsamen Leben verbannen müssten. Das deutsche Volk ist dazu bereit, indem wir freimütig die Rechte geltend machen, die uns nach den Verträgen selbst gegeben sind, will ich aber genauso freimütig erklären, dass es darüber hinaus zwischen den beiden Ländern keine territorialen Konflikte mehr für Deutschland gibt. Nach der Rückkehr des Saargebietes zum Reich könnte nur ein Wahnsinniger an die Möglichkeit eines Krieges zwischen den beiden Staaten denken, für den von uns aus gesehen dann kein moralisch oder vernünftig zu rechtfertigender Grund mehr vorhanden ist. Denn niemand könnte verlangen, dass um eine Korrektur der derzeitigen Grenzen von problematischem Umfang und ebensolchen Wert zu erreichen, eine Millionenzahl blühender Menschenleben vernichtet würde. Wenn der französische Ministerpräsident aber fragt, warum dann die deutsche Jugend marschiere und in Reih und Glied antritt, dann nicht, um gegen Frankreich zu demonstrieren, sondern um jene politische Willensbildung zu zeigen und zu dokumentieren, die zur Niederwerfung des Kommunismus notwendig war und zur Niederhaltung des Kommunismus notwendig sein wird. Es gibt in Deutschland nur einen Waffenträger, und dies ist die Armee. Und es gibt umgekehrt für die nationalsozialistischen Organisationen nur einen Feind, und dies ist der Kommunismus. Die Welt muss sich aber damit abfinden, dass das deutsche Volk für seine innere Organisation zur Bewahrung unseres Volkes vor dieser Gefahr diejenigen Formen wählt, die allein einen Erfolg garantieren können. Wenn die übrige Welt sich in unzerstörbaren Festungen verschanzt, ungeheure Flugzeuggeschwader baut, Riesentanks konstruiert, enorme Geschütze gießt, kann sie nicht von einer Bedrohung reden, weil deutsche Nationalsozialisten gänzlich waffenlos in vierer Kolonne marschieren und damit der deutschen Volksgemeinschaft sichtbaren Ausdruck und wirksamen Schutz verleihen. Wenn aber weiter der französische Ministerpräsident die Frage hebt, warum dann Deutschland Waffen fordere,

Hüterin, Hegerin und ureigenste Treuhänderin des Nationalsozialismus sein müsste, weil seine tiefsten Forderungen sich mit ihren innersten Mutterforderungen decken. So grüße ich euch heute wieder alle, alte Mütter und junge Mütter, und besonders euch, meine Mädel, im Arbeitsdienst, im BDM, die ihr nach uns Deutschlands Mütter sein werdet. Wir wollen alle an unserem Volk dienen, es alle lieben und einander Gefährten sein in einem unbändigen Stolz, deutsche Auferstehungsjahre mitgestalten zu dürfen. Das neue Stichwort heißt Volksgemeinschaft. Jeder ist wichtig, jeder bekommt seine Aufgabe. An erster Stelle der deutsche Bauer. Reichsbauernführer Walter Daré. Der Führer hat mit der ihm eigenen Klarheit der Erkenntnis der Großen über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg reichenden Zusammenhänge von Völkerwerden und Völkervergehen dem Bauerntum eine entscheidende Rolle im Staate zugewiesen. Ihm haben wir zu danken, dass Bauernarbeit heute wieder eine Ehrenarbeit geworden ist. Der deutsche Bauer weiß, dass alles, was heute für ihn geschafft wird, ohne diesen Bauernkanzler Adolf Hitler nicht möglich ist. Die Volksgemeinschaft schlägt die Ernteschlacht, besteht beim Autobahnbau die Arbeitsschlacht und erlebt die Kampfpausen bei Kraft durch Freude. Der nationalsozialistische Staat, die nationalsozialistische Volksgemeinschaft, sie bemühen sich, unseren Volksgenossen alles das zugänglich zu machen, was früher Reservat, Recht und Möglichkeit einer begrenzten Lebens- und Volksschichte war. Wir bemühen uns, dem ganzen deutschen Volk die Schönheit des deutschen Lebens, der deutschen Lande, der deutschen Kultur zu erschließen. Aus diesen Gedankengängen heraus ist einst auch das Werk Kraft durch Freude gegründet worden. Es soll mithelfen, Millionen vom Glück nicht so begünstigten Menschen dennoch das Glück der deutschen Heimat und ihrer Schönheiten zu zeigen. Es soll vor allem aber mithelfen, unserem Volk Möglichkeiten zu erschließen, die früher nur einer kleinen Auslese von Menschen zugänglich gewesen sind. Heimat deiner Sterne, sie strahlen mir auch an fernem Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne, als der Liebe zärtliches Los und so Wer mit Pflug und Spaten gekämpft hat, wer im Winterhilfswerk geopfert und seine nationale Gesinnung bewiesen hat, der gehört zur Volksgemeinschaft. Der wurzelt in Boden und Scholle, der liebt das Reich und die Heimat, der gehört einfach dazu. Aber Deutsche gibt es ja auch noch außerhalb der deutschen Grenzen. Die wollen auch dazugehören, wollen heim ins Reich. Die ersten, denen das gelingt, sind die Saarländer. Im Januar 1935 stimmen sie mit überwältigender Mehrheit für Deutschland. Es ist Sonntagmorgen in Saarbrücken. Die Autobusse sausen durch die Stadt und bringen die Saarländer zu ihren Abstimmungslokalen. Still und gefasst gehen die Menschen durch die Straßen. Die Häuser sind geschmückt mit Tannengrün und tausende von Fahnenstangen starren zwar noch ohne die Flaggen aus den Fenstern, aber sie sollen andeuten, einstmals und in kurzer Zeit werden die Flaggen über Saarbrücken leuchten. Deutsches Volk, die Entscheidung ist gefallen. Unsere deutschen Brüder und Schwestern haben in den Städten und Dörfern des Saargebiets mit dem Stimmzettel unsere deutsche Heimat verteidigt. Sie sind Pioniere deutscher Treue und deutschen Volkstums gewesen. Männer und Frauen aller Stände und Berufe haben vor der ganzen Welt bekannt, dieses Land ist deutsch und deutsch soll es ewig bleiben. Wir antworten Ihnen, so wie ihr uns die Treue gehalten habt, so werden wir zu euch in Treue und brüderlicher Verbundenheit stehen. Aus Anlass des überwältigenden Saarsieges hat der Reichs- und preußische Minister des Innern Folgendes angeordnet. Am Dienstag, den 15. Januar, flaggen die Gebäude des Reichs, der Länder, der Gemeinden und der Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie die öffentlichen Schulen. Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda fordert das ganze deutsche Volk auf, sich der Beflaggung weit und breit in Stadt und Land sofort anzuschließen. In einer halben Stunde muss ganz Deutschland in ein Flaggenmeer verwandelt sein. Die Bevölkerung versammelt sich heute etwa in der Zeit zwischen 19 und 21 Uhr zu großen Kundgebungen spontanen Charakters aus Anlass des Saarsieges. Das deutsche Volk wollte nicht mehr der Sündenbock sein für den Unfrieden in der Welt. Also musste ein anderer her. Die nationalsozialistische Ideologie wusste, wie er hieß, der Jude. Julius Streicher. Wer ist es, der nicht haben will, dass in der Welt Friede sei? Wer ist es, der den Unfrieden unter den Menschen braucht, um selbstsüchtigen Zielen nachjagen zu können? Es ist das Volk der Juden. Es ist jenes Volk, das aufgeteilt in allen Völkern vom Schweiße und der Arbeit der anderen lebt. Es ist jenes Volk, das sich als Verheißung gab, es sei auserwählt, Herr zu sein in der Welt. Es sei auserwählt, die Völker zu fressen. Im Herbst 1935 werden die sogenannten Nürnberger Rassegesetze erlassen. Hermann Göring dankt seinem Führer im Namen des ganzen deutschen Volkes. Indem ich Sie, meine Herren Abgeordnete, bitte durch Erheben von den Sitzen diesen Gesetzesanträgen Hitler, Göring, Hess, Frick und Genossen Ihre Zustimmung zu geben, stelle ich hiermit fest, dass alle drei Gesetze, wie nicht anders zu erwarten, gemäß der neuen Geschäftsordnung einstimmig angenommen sind. Mein Führer, mit dieser Annahme dürfen wir Ihnen gleichzeitig, wenn überhaupt möglich, den Dank abstatten, den heute das deutsche Volk empfindet für diese säkularen Gesetze, die Sie dem Volke für sein Glück und für seine Zukunft geschenkt haben. Natürlich stimmt das alles nicht, was Ideologie und Propaganda vom Juden behaupten. Aber die meisten glauben es. Zu augenfällig sind die Erfolge des Regimes, als dass viel Spielraum für Kritik oder Zweifel bliebe. Sogar im Ausland nimmt die Zahl der Skeptiker ständig ab. Josef Goebbels hat die Chance zu nutzen gewusst, die ihm die Olympischen Spiele 1936 zu weltweiter Propaganda bieten. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass die Welt gefangen ist vom Charme Berlins und der Größe des Dritten Reiches, als sie sich in der Reichshauptstadt versammelt. Der Führer und Reichskanzler Adolf Hitler eröffnet die 11. Olympischen Spiele 1936 im Olympiastadion. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. jetzt da oben. Zweiter, dritter, dritter der Holländer Osendorf und vierter wieder ein Amerikaner, Wiekopf. Das ist das Ende der großen Zeitung, der wir 100.000 entgegengefiebert haben. Das Dritte Reich zeigt sich von seiner schönsten und friedfertigsten Seite. Deutschland und die Welt hoffen von nun an endgültig auf einen dauerhaften Frieden. Obwohl im Hintergrund bereits die ersten Kriegstöne zu hören sind. Aus Spanien nämlich. Aber Spanien scheint weit. Als der spanische Faschismus gesiegt hat, da werden die Heimkehrer von Hermann Göring mit Pomp und Stolz empfangen. Wenn heute die uns befreundete Nation Spaniens wieder frei und glücklich sein kann, dann weiß das spanische Volk, dass es neben den eigenen unerhört schweren Blutopfern, die es selbst gebracht hat, dass neben der eigenen tapferen Haltung des stolzen spanischen Volkes und seiner tapferen Führung es aber auch tausende deutscher Freiwillige waren, die Seite an Seite mit der tapferen spanischen Armee und Seite an Seite mit den Freiwilligen der Verbündeten Italien den Feind bekämpfte und von Sieg zu Sieg eilte. Es war aber nicht alleine die Aufgabe, einem befreundeten Volk in seiner großen Not zu helfen, sondern darüber hinaus galt es, einen Feind zu bekämpfen, der, wo immer er auftritt, auch unser Feind ist. Denn wenn Spanien im Blutrausche des Bolschewismus untergegangen wäre, dann weiß niemand, wo dieser Blutrausch sein Ende gefunden hätte. In Spanien war sie ein Test. Jetzt wird sie pomphaft begründet, die deutsch-italienische Zusammenarbeit. Im September 1937 bereitet Hitler dem Duce in Berlin einen überwältigenden Empfang. Die Achse Berlin-Rom ist endgültig besiegelt. Und Hitler wieder einmal am Ziel eines Wunsches. Sie, Benito Mussolini, werden in diesen Tagen mit eigenen Augen aber die Tatsache am nationalsozialistischen Staat festgestellt haben. Auch Deutschland ist in seiner volkslichen Haltung und seiner militärischen Stärke wieder eine Weltmacht. Wir Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen, fruchtbaren Frieden, der die Fragen des Sieghaus des Zusammenlebens der Völker ergeben, nicht mit Stillschweigen übergeht, sondern sie löst. Der ganzen Welt, die Siegesband fragt, was das Ergebnis der Begegnung von Berlin sein wird, Krieg oder Friede, können wir antworten, der Führer und ich, mit lauter Stimme, Friede!